Ich muss sagen, ich finde das sehr eigenmächtig, beinahe keck von der Konstanze, dass sie sich untersteht, in meiner Abwesenheit Domestiken aufzunehmen, ohne durch meinen Befehl hierzu autorisiert zu sein. Seien Sie nicht böse darüber, liebe Mutter. Sie hat ja einen Jäger aufgenommen. Und das war schon lang mein Wunsch, dass wir einen Jäger haben. Nimmt sich ja viel hübscher aus als unsere zwei schiefbeinigen Bedienten in der altfränkischen Livree. Wozu brauchen denn Damen einen Jäger? Und es soll ein recht martialischer Schwarzkopf sein, sagt die Konstanze. Der Schnurrbart zwar fehlt ihm, den muss ihm die Mama wachsen lassen. Und auch einen Backenbart, ebenfalls ganz schwarz. Dass aus dem ganzen Gesicht nichts heraussieht als zwei glühende schwarze Augen. Sowas steht prächtig hinten auf dem Wagen. Schweig. Ich werde den Menschen wieder fortschicken und damit Punktum. Wo ist er denn? Titus, hat sie gesagt, heißt er. Titus. Hey, Titus. Hier bin ich und beuge mich im Staube vor der hohen Gebieterin, der Frau von Zypressenburg, der ich in Zukunft dienen soll. Was ist denn das? Das ist ja kein Schwarzkopf. Recht ein artiger Blondin. Was? Dieser Blondin? Meine Kammerfrau hat ihm die Stelle eines Jägers gegeben. Und ich bin nicht abgeneigt. Emma? Blondin, hat's gesagt? Ich hab doch rasch einen Blick in den Spiegel. Meiner Seele, ich bin blond. Ich hab da drin aus lauter Dunkelheit die lichte Perücken erwischt. Na, wann jetzt nur die Kammerfrau nicht kommt. Und sage der Konstanze, die lasst holen. Sie soll meinen Anzug für die Abendgesellschaft ordnen. Gott sei Dank, da hat's aber zu tun. Sogleich. Die alberne Konstanze hielt mich zum Besten, gibt einen Blondin für einen Schwarzkopf aus. Ich jetzt einer Schriftstellerin gegenüber, da tun sie die Alltagsworte nicht. Da heißt's, jeder Red ein Feiertagsgewandel anziehen. Also, jetzt zu Ihnen, mein Freund. Da ist der Augenblick, den ich im gleichen Grade gewünscht und gefürchtet habe, dem ich sozusagen mit zaghafter Kühnheit, mit mutvollem Zittern entgegengesehen. Er hat keine Ursache, sich zu fürchten. Er hat eine gute Tournüre, eine agréable Façon. Und wenn er sich gut anlässt, wo hat er denn früher gedient? Nirgends. Es ist die erste Blüte meiner Jägerschaft, die ich zu ihren Füßen niederlege. Und die Livree, die ich jetzt bewohne, umschließt eine zwar dienstergebene, aber bis jetzt noch ungediente Individualität. Ist sein Vater auch Jäger? Nein, er betreibt ein stilles, abgeschiedenes Geschäft, bei dem die Ruhe das einzige Geschäft ist. Er liegt von höherer Macht gefesselt und doch ist er frei und unabhängig, denn er ist Verweser seiner selbst. Er ist tot. Wie verschwenderisch er mit 20 erhabenen Worten das sagt, was man mit einer Silbe sagen kann. Der Mensch hat offenbare Anlagen zum Literaten. Wer war also sein Vater? Er war schülerischer Meister. Bücher, Rechentafel, die Batzenpferdl waren die Elemente seines Daseins. Und welche literarische Bildung hat er ihm gegeben? Eine Art Millefleur-Bildung. Ich besitze einen Anflug von Geographie, einen Schimmer von Geschichte, eine Ahnung von Philosophie, einen Schein von Jurisprudenz, einen Anstrich von Chirurgie und einen Vorgeschmack von Medizin. Charmant. Er hat sehr viel, aber nichts gründlich gelernt. Darin besteht die Genialität. Und das ist das Erste, was ich höre. Jetzt kann ich mir erklären, warum es so viele Genies gibt. Schon seine blonden Locken zeigen ein Apoll-verwandtes Gemüt. War sein Vater oder seine Mutter blond? Keins von alle zwei. Es ist ein reiner Zufall, dass ich blond bin. Je mehr ich ihn betrachte und je länger ich ihn sprechen höre, desto mehr überzeuge ich mich, dass er nicht für die Livree passt. Er kann durchaus mein Domestik nicht sein. Also verstoßen, verschmettert und vermalmt. Keineswegs. Ich bin Schriftstellerin und brauche einen Menschen, der mir nicht als gewöhnlicher Kopist, mehr als Konsulent, als Sekretär bei meinem intellektuellen Wirken zur Seite steht. Und dazu ernenne ich Sie. Mich? Glauben Euer Gnaden, dass ich imstand bin, einen intellektuellen zu Seitensteher abzugeben? Zweifelsohne. Und es ist mir sehr lieb, dass die Stelle offen ist. Ich habe einen weggeschickt, den man mir rekommandierte. Einen Menschen von Gelehrsamkeit und Bildung. Aber er hatte rote Haare. Und das ist ein Horreur für mich. Dem habe ich gleich gesagt, nein, nein, mein Freund, das ist nichts, adieu. Ich war froh, wie er fort war. Da darf ich mich schön in Ohnmacht nehmen. Sonst endet meine Karriere mit einem Flug bei der Tür hinaus. Legen Sie nur die Livree sogleich ab. Ich erwarte in einer Stunde Gesellschaft, der ich Sie als meinen neuen Sekretär vorstellen will. Euer Gnaden, wenn ich auch den Jäger ablege, mein anderer Anzug ist ebenfalls Livree, nämlich Livree der Armut. Ein geflickter Rock mit zerrissenen Aufschlägen. Da ist leicht abgeholfen. Gehen Sie da hinein, dann durch das Billardzimmer in das Eckkabinett. Da finden Sie die Garderobe meines verewigten Gemahls. Er hatte ganz ihren Wuchs. Wählen Sie nach Belieben und kommen Sie sogleich wieder hierher. Wieder ein Anzug von einem Seligen. Ja, ich eile. Bring halt einen ganzen seligen Dandelmarkt auf den Leib.